Kundgabe 6338. Empfangen durch Bertha Dudde am 22.08.1955. Gottes ständige Sorge um den Menschen. Wie oft trete ich euch Menschen nahe? Wie oft spreche ich euch an? Wie oft reiße ich euch von einer Gefahr zurück und biete euch meine Führung an auf eurem Lebenswege? Selten aber erkennet ihr mich. Meine offensichtliche Führung sehet ihr als Zufall an, und meine Ansprache verklingt an euren Ohren. Mich selbst vermögt ihr nicht zu erkennen, weil eure Augen an mir vorüber nach der Welt gerichtet sind. Meine Sorge aber verfolgt euch. Und ob ihr mitten im Weltgetriebe euch befindet, ich weiche dennoch nicht von eurer Seite. Immer nur des Momentes harrend, da ihr auf mich aufmerksam werdet, dass ihr freiwillig euch unter meinen Schutz stellet, dass ihr inmitten der Weltlust doch eure Not empfindet und euch nun umsehet nach dem, der euch verfolgt und der euch helfen kann. Ich lasse nicht ab, mich den Menschen zu offenbaren. Selbst wenn der Erfolg nur sehr klein ist, wenn er kaum zu spüren ist, den geringsten Willen zur Annäherung an mich beachte ich, und dann werde ich nimmermehr von seiner Seite weichen. Meine Liebe veranlasst mich, euch nicht aufzugeben, selbst wenn ihr in größter Gleichgültigkeit durch das Erdenleben gehet und eine Bindung mit mir nicht suchet. Doch ich zwinge nicht euren Willen, mich anzuhören, und darum sind meine Worte nur leise und unaufdringlich, so dass ihr sie leicht überhören könnet, wenn ihr meiner nicht achtet. Sie tönen nicht so laut, wie die Stimme der Welt ertönt, die deshalb eure volle Aufmerksamkeit findet. Und weil euer Wille selbst sich zu mir wenden soll, darum trete ich niemals auffällig hervor, aber ich lasse es auch nicht an kleinen Berührungen fehlen. Ich dränge euch sanft auf Wege, da ihr einsam und schwach euch nach Hilfe umsehet, um dann hervortreten zu können und euch meine Hilfe anzubieten. Keinen von euch Menschen lasse ich aus, solange er mich noch nicht gefunden und erkannt hat. Und weil nicht mehr viel Zeit bleibt bis zum Ende, müssen die Menschen auch kürzere Wegstrecken zurücklegen. Und diese sind viel beschwerlicher und mühsamer zu gehen, weil ich will, dass sie meine Führerschaft benötigen und erbitten. Die Schicksalsschläge werden sich häufen. Es werden die Menschen noch durch viel Not und Elend gehen müssen, weil sie weiter denn je von mir entfernt sind, selbst wenn ich sie verfolge auf Schritt und Tritt. Bis zu ihrem Lebensende gebe ich sie nicht auf, und meine Anstöße werden stets heftiger sein, um sie aus ihrer Gleichgültigkeit aufzuschrecken. Doch wie sie darauf reagieren, das bestimme ich nicht. Entscheidet aber ihr Schicksal dereinst im geistigen Reich. Denn ihr Wille ist und bleibt frei. Und selbst meine übergroße Liebe bestimmet nicht einen Willen, der sich für den Tod entscheidet, wo er sich doch ein ewiges Leben erwerben konnte. Amen.